es macht Wasser zu Wein. Wann schläfst du nicht mehr ein? Was bringt Kummer und Schmerz? Was trägt Himmel wärts? Was verdreht dein Herz? Was macht glücklich?